rotted bones. So lose that telephone and call us all. Der Jingle ertönt, es ist Zeit für den Sunday Service. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid hier in der Sendung, wo es neue Musik gibt zwischen Pop und Elektronik. Eben ging es los mit Stephen Malkmus and The Jigs. Der ehemalige Kopf der Indie-Rocker Pavement hat mit seiner Band The Jigs eine neue Platte veröffentlicht. Wig Out at Jack Bags heißt diese. Da klingt er manchmal ziemlich verspielt drauf, wie bei dem gerade gehörten Track Junk. Nein, Chart Junk. Chart Junk, also Schrott aus den Charts, glaube ich mal, ist damit gemeint. Aus den Musikcharts wird es hier heute nicht geben. Stattdessen Musik von Guns N' Roses. Marissa Nadler ist dabei. Dann Neues von BBO, von The War on Drugs. Ich habe die Family Fodder für euch dabei. Außerdem Neues von Breton und schönsten Indie-Rock von den Cheetahs. Aber erstmal hier, weiter geht's mit Bo Candy and His Broken Hearts. You know, a few weeks ago, I took a trip on a train, and somehow it came to my mind that I really would have wanted to see you again. And as the trees in the little houses passed by, I thought of the few nights we spent, and the many margaritas we had, and the few words we said. But I couldn't remember how this thing that we had and that had no name, how this little thingy thing could have ended up so tangled up. And it came to my mind that with you I always seem to get something wrong. With you I always seem to act like a fool. You know, a few days ago I took a trip on a plane, and as the volcanoes passed by underneath, guess yes, it was you who came to my mind. Maybe I had a drink or two too much that night, but somehow I would have wanted to see you again, and this time lose my cool. But I guess that might just be alright, because with you I always seem to get something wrong. With you I always seem to act like a fool. Thank you. der Song With You von Bo Candy and His Broken Hearts. Ihr dürft gerne mal raten, wo die Band herkommt. Nein, leider falsch geraten. Sie kommen aus Österreich, aus dem Burgenland. Eine fünfköpfige Band, die gerade mit Flowers Must Fade ihr Debütalbum veröffentlichen. Das klingt ziemlich nett, wie ich finde. Der eben gerade gehörte Track vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. Ansonsten auch viele Songs dabei, die an die frühen John Spencers Blues Explosion erinnern. Also wirklich eine ziemlich gute Sache hier. Das Album zu 90% live in ihrem analogen Studio eingespielt, so ein bisschen was dazu gemischt und das kann man auch hören, das klingt ziemlich rau teilweise. Der Track gerade eben With You, schon so ein bisschen der Indie-lastigste von den Tracks, die hier drauf sind, auf dem Album von Bo Candy and His Broken Hearts. Too Tangled sind eine Band aus Belgien, die demnächst mit Stay Restless ihr kommendes Album veröffentlichen werden, daraus gibt es schon mal ab jetzt die Single All Sad Clowns. Sad Clowns, das waren Too Tangled, der Track von ihrem kommenden Album Stay Restless. Und sie haben große Vorbilder, an denen sie sich abarbeiten. Da kann ich zum einen natürlich raushören die Raveonettes und zum anderen auch so ein bisschen von den Dandy Warhols von deren frühen Zeiten. Ja, das klingt doch irgendwie ganz angenehm, wenn es auch vielleicht ein bisschen zu überproduziert klingt. Eine kleine Zeitreise beim Sunday Service nach Haiti in die 60er, 70er Jahre mit T. Paris et sa guitare und dem Track Cochon Saint-Antoine. Vite! Ah! Wow, wow, wow, wow, la, la, la, la. sind, c'est pour ça qu'on y est, difficile à Bédine chanter. Yeah. 60er Jahren entwickelte sich die Musik auf Jamaika zu Reggae und mit vielen Ska-Einflüssen. Auf Kuba wurde der Salsa geboren und was passiert eigentlich auf Haiti? Auf Haiti, auch da gab es irgendwann Musik, die nennt sich Kompass-Musik oder Kompass-Music, im Englischen auch als Kompass direkt beschrieben und im Französischen meine ich natürlich und da Haiti ja bekanntlich französischsprachig ist, nennt man diese Musik auch Kompass direkt und das Ganze auf einer Compilation, die nennt sich Haiti Direct, da gibt es halt die Musik, die in den 60ern, 70er Jahren auf Haiti geboren wurde und kleine Titelkorrektur gerade eben, hier gibt es Differenzen zwischen dem Tracklisting auf so einem Beipackzettel und dem, der dann wirklich auf der Platte drauf ist. Immer sehr ärgerlich sowas, aber egal. Das gerade eben waren jetzt Rara de Leongan mit dem Track Gad Mun Yo, was immer das heißen mag. Und diese Compilation hier, Compass Direct Haiti, gibt es auf zwei CDs verpackt. Richtig viel Musik aus Haiti aus den 60er, 70er Jahren. Wer da gerne eintauchen möchte, kann ich das einfach nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Noch ein Track vom Caribbean Sextet Suspan. Suspense mon énonça, suspense mon énonça. Ou pas ou elle enragé, personne pas qu'à parler avec elle. Belle sous bon sang, son linge dans le ciel. Son sirop miel, son tonton Noël. Mais l'aile mauvais, son bagage sérieux. Personne pas capable faire l'tendre. Oui, suspense mon énonça, suspense mon énonça. Ou pas ou elle enragé, personne pas qu'à parler avec elle. Sans son linge dans le ciel, son sirop miel, son tonton Noël, mais l'aile mauvais son bagaille c'est vieux. Personne pas capable faire tendre. Oui, suspense mon énonça, suspense mon énonça. Ou pas ou elle enragé, personne pas capable avec elle. Pour qui ça wa moyen comme ça, pour qui ça wa pesem comme ça, pour qui ça wa metem sous ça, pour qui ça wa gardem comme ça, pour qui ça wa moyen comme ça, pour qui ça wa pesem comme ça, pour qui ça wa metem sous ça. Personne pas qu'à parler avec elle. Oui, suspense suspense mon énonce ça, suspense mon énonce ça. Pour pas ouais l'enragé personne pas qu'à parler avec me personne pas qu'à parler avec. Das Caribbean Sextet war das mit dem Track Suspan von der Compilation Haiti, direct auf zwei CDs, die Sounds von Haiti aus den Jahren 1960 bis 78 kompiliert. Meringue nennt sich dieser traditionelle Rhythmus aus Haiti, hier angepasst an ja, Arrangements, die komplex sind, die häufig Richtung Salsa gehen, was man so ein bisschen aus Kuba kennt, aber auch viel Jazz-Einflüsse. Dabei das Ganze kompiliert von Hugo Mendes, den kennt man auch als Mitbegründer des Soundsystems Sofrito. Der hat wirklich einen ziemlich guten Riecher und bei dieser Compilation auch ein gutes Händchen bewiesen. Das Ganze erschien auf Strut Records, einem Label, welches sich auch ähnlich wie Soul Jazz Records ein bisschen um die Musikgeschichte kümmert. Und da gibt es auch gleich noch eine zweite Compilation, Hardcore Tracks heißt diese. Dance Mania Records, ein Label aus Chicago, welches aus dem, wie soll man sagen, House Music Chicago Ecke kommt, welches sich um die Jahre 86 bis 97 kümmert. Auch da eine Retrospektive von diesem ziemlich bekannten und auch wichtigen Chicago House Label. Auch hier hören wir mal rein, den Track Ride on the Right Rhythm von Victor Romeo. Right Rhythm, Musik aus Chicago von Victor Romeo und das Ganze von dem Album Hardcore Tracks, Dance Mania Records, eine Retrospektive bezüglich des House Music Labels aus Chicago, welches Ghetto House den Sound etabliert hat. Das Ganze Musik zwischen den Jahren 86 und 97 erschien auf Strut Records, einem englischen Label, welches sich wirklich schön um alte Sachen kümmert, die ausgräbt, präsentiert und ja, für alle Music-Digger unter euch gibt es dort einiges nachzuholen, auch für mich persönlich manchmal. Die Supreme Cuts kommen ebenfalls aus Chicago, machen aber ganz, ganz neue Musik und nicht so angestaubte Sounds wie gerade eben. Das sind das Produzentenduo Mike Perry und Austin Kieltes. Die haben letzte Woche mit Divine Ecstasy ihr Debütalbum veröffentlicht. Große Platte, hier der Track Down. Flying, find a great lake to dive in, Poseidon. looking for a brick house that I could dive in. Terrorist attacks on your back for a fact I crashed. Make the time pass, I studied the geometry. It's time to do the math, make my mind blast, cause I'll be going stag on that. Green lights in the hört den Sunday Service und wenn ihr Pop-Experten seid, habt ihr die Stimme gerade eben erkannt. Genau, das war James Mercer, den kennt ihr alle als Sänger, Gitarrist und Kopf von den Shins. Aber er hat noch ein zweites Projekt und zwar Broken Bells zusammen mit Brian Burton alias Danger Mouse. Und die haben gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht. After the Disco heißt es. Wir spulen mal kurz zurück. 2010 erschien damals das Debütalbum von Broken Bells. Ich wusste gar nicht, dass die beiden zusammen ein Projekt hatten, aber irgendwie war die Platte auf einmal da, war wirklich richtig großartig, selbst betitelt das Werk damals mit vielen tollen, großartigen Songs drauf. Und jetzt das neueste Werk, After the Disco, muss man wirklich sagen, nicht mehr so gut wie der Vorgänger. Ziemlich viele Synthi-Sounds gibt es da drauf zu hören und fragt sich eigentlich, wo sie die ausgekramt haben. Wenn man bedenkt, dass Brian Burton alias Danger Mouse hier mit Musik macht, die man ja kennt von Gnarls Barkley oder auch von Projekten wie den Gorillaz, dann weiß man, dass eigentlich sehr, sehr viel mehr kann. Und es ist eigentlich traurig, dass dann bei diesem neuesten Album von den Broken Bells nicht mehr rausgekommen ist als das, was wir gerade eben gehört haben. War ja nicht wirklich atemberaubend. Ihr hört den Sunday Service. The War on Drugs ist eine Band aus Philadelphia, wo es immer heißt, da hat mal Kurt Weill mitgemacht als Gründungsmitglied. Der ist dann aber sofort ausgestiegen. Der Rest der Band um Adam Granduciel hat weitergemacht und bringt demnächst mit Lost in the Dream eine neue Platte raus. Davon gibt es jetzt schon mal die erste Single, Red Eyes. Hier kommen The War on Drugs. Come on, son. Where are we? Is everything? Red Eyes, ein Track von The War on Drugs. Die klingen hier außergewöhnlich schnell, fast schon wie Kurt Weill on Speed. Dabei ist es doch hier The War on Drugs, also auf Speed sein gilt irgendwie dann nicht. Ne? Das neueste Werk der Band aus Philadelphia, Lost in the Dream, erscheint im März. Von Philadelphia, von der Ostküste geht's an die Westküste in sunny Kalifornien nach Los Angeles. Daher kommen die Beachwood Sparks, eine Band, die Ende der 90er angefangen hat, schönste Psychedelic-Pop-Musik zu veröffentlichen, ganz im Sinne von Bands wie den Beach Boys und anderen Surf-Bands. Und dann sind sie irgendwann abgedriftet Richtung Alternative Country und die letzte Platte, The Tarnished Gold, war schon wirklich ziemlich langweilig, muss ich ehrlich zugeben. Aber jetzt gibt es zum Glück eine Wiederveröffentlichung, in Anführungszeichen, denn wiederveröffentlicht ist diese Platte nicht, sie wurde noch nie veröffentlicht, trotzdem ist es das erste Album, was die Beachwood Sparks aufgenommen haben, 97 in ihrem Gründungsjahr. Das Album heißt Desert Skies und darauf klingen sie wirklich großartig, psychedelic, lastig. Hier der Titeltrack von den Beachwood Sparks. Can be dry from the city rain. The stars. Desert Skies, das waren die Beechwood Sparks aus Los Angeles und Desert Skies, auch das Album der Band, 97 aufgenommen, damals nie veröffentlicht worden, aber jetzt sozusagen im Nachhinein, ein paar Jahre später. Schade eigentlich oder komisch eigentlich, dass die Band nicht schon vorher darauf gekommen ist, dieses super gute Material auf diesem Werk mal ans Licht zu bringen, aber mein Gott, lieber spät als nie. Noch ein Tick früher, zurück in die 80er Jahre, Anfang der 80er, hat die Family Fodder eine Band aus London. Eine tolle Platte veröffentlicht, Monkey Banana Kitchen, die wurde gerade eben frisch wieder veröffentlicht mit noch diversen Bonustracks drauf, auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Hier kommt Family Fodder mit dem Dinosaur Sex. Sex, dinosaur sex, dinosaur sex.